Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Und wir machen schon wieder eine Folge zu Fantheorien. Das bin ich, Meso. Die fünfte. Mit Meso und Flora Von. Hallo, Flora. Hi. Ja, und es ist die fünfte. Wir müssen uns schon zusammenreißen, dass, ja. Es müssen ein paar schon unter den Tisch fallen, damit wir heute noch fertig werden und nicht wieder eine anderthalb-Stunden-Folge draus machen aus dieser kurzen Folge, die wir vorhatten zu machen für Sailor Pluto. Heute kein Megathema, heute keine Sailor Saturn, heute wirklich nur kleine, schöne kleine Fantheorien. Und wir bewerten wieder? Genau, wir bewerten sie. Erstens, sind sie plausibel im Canon, sind sie Canon-kompatibel? Und das zweite ist, wie gefällt es uns? Ja, soll ich anfangen? Gerne. Ich habe eine Fantheorie, die sagt, es gibt Shingo, Ikuko und Kenji in Crystal Tokyo. Das ist jetzt eine von denen, wo ich habe nur für ganz wenige Quellen, und für das habe ich keine. Aber das kommt immer wieder, dass die Fans sich fragen, die gibt es aber schon noch, oder? Und ich hätte sie schon gerne dabei, weil sie so ein wichtiger Teil von Usagis Leben sind, dass die Familie und Freunde hat. Hätte ich gerne, dass ihre Familie und Freunde in Crystal Tokyo dabei sind. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen, ja. Dass es die noch gäbe. Ja. Für Usagi und für ihr Leben. Ja. Ich finde es aber tatsächlich, also und ich schreibe das gerne auch in der eine oder andere Richtung auf jeden Fall so. Mhm. Ich fürchte aber, es ist nicht Canon-kompatibel. Wir sehen sie nicht. Nur, weil wir sie nicht sehen, sondern weil Chibiusa sie nicht erkennt. Ja. Für Chibiusa ist das Usagis Familie, als sie ankommt. Ja. Nicht ihre. Das ist nicht ihre Oma, ihr Opa und ihr Onkel. Naja, sie könnten natürlich gealtert sein bis dahin. Wir haben aber auch die Narrative. Die Narrative natürlich, dass sie das... Wenn es sie noch gibt, müssen sie ja auch langlebig sein. Wir wissen von Crystal Tokyo, dass die meisten langlebig sind. Mhm. Ja, stimmt. Da das hier, das ist 1000 Jahre in der Zukunft. Und das wissen wir ja, dass das eine der Sachen ist, was Usagi, beziehungsweise was das Crystal Tokyo überhaupt macht, ist den Leuten Langlebigkeit zu geben, und dadurch gäbe es Frieden. Das heißt, wenn es sie zu der Zeit noch gibt und sie noch nicht gestorben sind, müssten sie vielleicht nicht unbedingt so alt sein, wie sie jetzt sind, aber sie dürften nicht steinalt sein. Mhm. Ja. Weil diese ewige Jugend ja eins der Teile. Das heißt, ich fürchte, es ist nicht Canon-kompatibel, aber ich mag es sehr. Ja. Dafür haben wir ja die Fan-Theorien. Ja, genau. Nicht nur die Lücken auffüllen, die der Canon nicht erklärt, sondern auch die uns das geben, was wir gerne haben. Dafür haben wir auch Fanfiction und AUs und. Ja, deine Bewertung? Ja, ich finde es auch nicht unbedingt Canon-kompatibel, eigentlich gar nicht Canon-kompatibel, weil ja sonst Chibiusa mit einer liebevollen Familie aufgewachsen wäre, wie Usagi. Genau. Aber ich mag es eben doch, deswegen habe ich es ja auch gebracht. Ich mag es. Ja, definitiv. Gut, dann hätte ich eine. Ja. Zu den Anima-Mates. Mhm. Sprich, das ist für all die Zuhörer, die da nicht ganz negativ drinstecken, die Anima-Mates sind die Handlanger von Sailor Galaxia in der letzten Staffel, beziehungsweise im letzten Manga-Arc. Das sind also Sailor Chinyanko und so weiter. Ja. Im Manga und im Anime haben die verschiedene Hintergründe. Mhm. Und das Fan-Canon, das ich anspreche, ist, dass sie eigentlich, egal im Anime und als auch im Manga, keine Senshi eigentlich sein können. Weil sonst sind sie mega dumm. Sie sind es. Im Anime wird gesagt, sie sind Senshi. Mhm. Da ist quasi die Logik, wie in der letzten Szene, ein paar von den letzten Folgen, da haben wir ja die Situation, dass Uranus und Neptun quasi scheinbar die Seiten wechseln und auch diese Handgelenke bekommen. Das heißt, die Dynamik ist einfach, du wirst böse mit den Handgelenken teilen, wirst aber Armbändern, Genau, mit den Armbändern. Gutes Wort. Ja, danach habe ich Es gibt ein gesucht. besseres Wort sogar noch, wenn es ein Rüstungsteil ist, aber das fällt mir gerade auch nicht ein. Ja, genau. Auf jeden Fall diese Armschoner, Dinger da. naja. Ja. Ja, das würde ich einfach böse machen, du aber trotzdem Senshi sein gewesen sein musst. Wir haben ja auch die Situation, dass Tenyanku ja fast zumindest zur Hälfte geheilt ist und die eine Hälfte von ihr ist der weiße alte normale Senshi und der andere ist der böse Schwarze. Ja, das haben wir auch. Das heißt, eigentlich ist im Anime ganz klar, die sollen Senshi sein. Im Manga haben wir das nicht. Im Manga sind das irgendwelche Menschen von diesem Planeten, die die Kräfte bekommen haben, der alten Senshi von Galaxia. Dafür, dass die für sie arbeiten. Es wird trotzdem unlogisch, weil am Ende haben wir auch die echten Senshi, die dann böse werden. Ja. Die werden ja auch alle. Das heißt, es ist nicht konsistent dort. Es ist aber eigentlich dort logischer für das, was sie im Anime machen. Wir haben im Manga haben wir also die Leute, die keine Senshi sind, die direkt nur die Senshi attackieren und gar nicht die anderen Menschen. Und die direkt wissen, wo die Sternenkristalle sind, um sie zu attackieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite im Anime die Leute, die Senshi sind, die das also wissen könnten, quasi, wer Ja. Senshi ist. Und die attackieren aber jeden Menschen rechts und links. Die müssen aber Und nicht gucken, wissen, wer die um. anderen Senshis sind. Nein, aber sie müssten, wenn sie Senshi sind, zum Beispiel wissen, dass in der Regel das nur Frauen sind. Okay. Und dann würde Ja. die Hälfte aller Menschen plötzlich rausfallen. Dann wäre das auch eine sehr viel logischere Erklärung, warum die Starlight sich als Männer verkleiden. Ah, okay, das wäre eine coole Statt nur Erklärung. zu sagen, da kommen wir besser bei dem Mädchen an und kriegen mehr Reichweite, zu sagen, wenn wir Männer sind, werden wir nicht attackiert, werden wir nicht gesucht, weil Senshi sind Frauen. Ah, okay, das Das ist heißt, wenn natürlich wir das beide eine coole zusammennehmen, Tarnung dann, ja. genau, wenn wir es beides zusammennehmen, beide Narrativen und das zusammendenken, macht es plötzlich Sinn. Beide einzeln sind irgendwie Ja, unlogisch. aber eigentlich finde ich, Weil die brauchen Sache wir ist, gar wir nicht haben. die Unterscheidung, waren sie vorher Nee. Senshi oder nicht, weil wenn du Senshi wirst, weil du die Planetenkräfte erhältst, oder wenn du Senshi wirst, weil du ein Armband erhältst, ist das wirklich so ein großer Unterschied. Außerdem Ja, sind ja die natürlich. Aber Anima-Mates auch alles Frauen. dann müsste man sagen, aber also entweder sie wissen es und sie haben ihre Erinnerung, sind nur plötzlich böse. Dann müssten sie aber relativ schlau sein in der Auswahl ihrer plausiblen Ziele, dass die Menschen, die sie aussuchen, ein bisschen schlauer ausgesucht sind, statt ein alter Astronomiker mit seinem Teleskop. Aber den greifen sie ja nicht an, weil sie denken, er ist ein Andersrum, Sailor Senshi, also. offensichtlich, Galaxia weiß es ja. Galaxia selber kriegt den Sternenteil von Mamoru. Ja. Sofort, als allererstes, sowohl im Manga als auch im Anime. Im Manga sind die auch sehr treffsicher. Ne? Obwohl sie da wer anders sind, wissen sie sofort, wer die Senshi sind, wo die Kristalle sind. Okay. Nach und nach und einer nach dem anderen werden sie alle ausgeschaltet. Im Okay. Anime gehen sie total wahllos vor. Und das macht mit dieser Narrative, dass sie eben Senshi sind, einfach keinen Sinn. Somit finde ich tatsächlich das durchaus plausibel zu sagen. Das ist nicht canon-kompatibel, es ist überhaupt nicht plausibel an sich, aber von der Logik her, Doch, das zu ist eben sagen. genau deswegen, was du gerade gesagt hast. Sie kommen hierher und erwarten hier lauter weibliche Senshi zu finden und den ersten Stein kriegen sie von Mamoru. Wo Okay, sie da, stimmt. da Ja, können aber sie das sich sind die dann sagen, Galaxier, Moment, es nicht die scheint hier anderen. auf der Erde alles ganz anders zu laufen. Okay, Dann kann ja. man schon sagen, also um ganz Von sicher der zu gehen, müssen wir die Männer jetzt auch checken, weil wie wir gesehen haben, die machen hier die merkwürdigsten Ausnahmen. Stimmt. Okay, Die von der schauen sich Seite haben wir Mamoru uns Stein an und betrachtet, denken, irgendwie was aus. ist das jetzt wieder? Ja, genau. Von daher. Trotzdem bin ich immer noch andersrum, für die Erklärung, dass die so dämlich sind, ist für mich, dass das keine Senshi waren, also die Manga-Variante, Okay, obwohl es uns die ist canon-kompatibel, Anime-Variante erzählt aber wird. es ist auch canon-kompatibel, dass Nee, sie für mich ist Senshi. es Ja. tatsächlich nicht canon-kompatibel, aber ich mag es mehr als canon. Okay, ja, gut. Also Okay. ich mag ehrlich gesagt, ich habe da nicht Ja. groß eine Meinung. Mir gefällt eigentlich beides. Mir gefällt, dass die Senshi von den anderen Planeten alle getötet werden und dass nur ein paar Normalsterbliche übrig bleiben, die dann die niederen Arbeiten für Galaxia machen, weil sie ist nicht darauf angewiesen, dass jemand Zählerkräfte hat. Sie ist viel zu stark und zu mächtig, weil sie kann ja ganze Galaxien vernichten, das ist kennen, und Galaxien haben Millionen von Senshi und eine mehr oder weniger. Das ist für Galaxia jetzt nicht wirklich Sinn. Das ist nicht wirklich wichtig. Und beides gut vorstellbar. Ich habe gleich noch was zu dieser Staffel auch. Und zwar Kakio. Warum ist sie nicht Sailor Kin Moku? Das ist jetzt eine Theorie, die hat Sailor Cat in einem ihrer Headcanon-Videos. Sie hat auch Fantheorien-Videos. Und sie sagt ja, sie ist eben nicht vom Planeten Kin Moku, Sailor Kin Moku, sondern es ist eine Situation wie bei Sailor Moon. Sie ist die Sailor des Mondes von Kin Moku. Und zwar gibt es ein Lied der Starlights, die das Licht des Mondes besingen, wenn sie über Kakyu reden. Und das würde auch erklären, warum Das Seiya so ein heißt, großes Interesse an Sailor Moon hat, weil da hat er Heimatgefühle. Die interessiert ihn mehr als alle anderen, weil er eben das von zu Hause kennt. Der mag ja, also seine Liebe zu Kakyu, die Mondseele, ja, als Prinzessin von Kin Moku, aber der Sailor Moon von Kin Moku ist. Ist erklärbar, man muss ehrlich gesagt. Also es ist definitiv eine Watsonian-Erklärung, ne? Doylest wäre natürlich, Naoko hat einfach kurz Gehirnkasper gehabt und vergessen, wie sie ihre Sailor-Krieger benannt und die jetzt einfach nach dem Vornamen benannt. Vielleicht machen Kin Mokus, aber die Kin Mokuens, die Mokuaner, wie wir sie auch nennen wollen, ist aber auch einfach anders. Eben. Sie benennen Aber ihre Seele anders und es muss auch nicht nur einen bewohnbaren Planeten geben in dem Sonnensystem. genau. Es kann mehrere Genau. bewohnbare Planeten geben und nicht alle müssen vom selben kommen. Genau. Oder sie kommen von Ansonsten wird im verschiedenen Manga ja, im Manga Gegenden. wird ja tatsächlich auch gesagt, dass Kakyu auch einen Partner hatte und der von Galaxia getötet wurde, wenn ich Okay. mich richtig erinnere. Das heißt, wir können auch dieselbe Dynamik haben wie hier, dass quasi Sailor Kunmoku eigentlich ihr Partner gewesen wäre. Das geht auch, ja. Und sie im Mond. Und es ist Ne, das gibt's natürlich nur auch. eine Zeile in einem Lied, da muss sich auch niemand jetzt Genau. wirklich viel gedacht haben dabei. Genau. Aber es passt, es egal wie man Genau. es dreht, ja. Und es kann aber Naja, wir sein, haben dass sie sie auch. Im wirklich ihre Manga heißt Seele sie nicht ja nach. auch. Im Manga heißt sie Ja. ja Kakyu, ne? Also, Ja, das haben eben. wir, dieses komische, ne? Sailor Usagi. Ja. Aber Also das ist ja, deswegen. Canon-kompatibel Es ist Canon und gut. kompatibel. Ja, mir gefällt das Ja, ehrlich ist jetzt gesagt. so, ich Wenn. würde sagen, neutral Ja. bei Gefallen. Ich hatte auch nie wirklich mir Gedanken gemacht, was eigentlich Kenmoku ist und wie das da aussieht. Ja, Und ich mag es, wenn es nicht doch, so ich ist kann wie bei relativ uns. viel. Da ich Kin Mok ja geschrieben habe, habe ich mir viel zu viele Gedanken gemacht Okay. über Kin. Ja. Aber ja. Okay, was hast du Ich noch? hätte noch eine. Ich hätte noch eine zum R-Breakup. Also, die Situation, die wir haben, ist, dass Mamoru diese Träume bekommt. Diese Träume kommen von King Endymion, warum auch immer, und sagen Ja. ihm, wenn du zusammenbleibst mit Usagi, dann wird alles sterben und sie sowieso. So, die Fantheorie, die ich dazu habe, beziehungsweise nicht meine eigene, aber dass die Warnung durchaus von King Endymion kam, dass aber das in Mamorus Kopf so gebaut wurde, dass es zu einem Schlussmachen kommt. Dass es Okay. also quasi irgendwie so eine telepathische Energie war, die ihm quasi die Bilder gezeigt hat von Katastrophe, um ihn zu warnen, da passiert was. Und King Endymion aus seiner Sicht vermutet hätte, dass, ne, dass der einzige Weg, wie er in die Vergangenheit kommunizieren kann, ist zu ihm selber. Dass Mamoru damit aber mit dieser Katastrophenangst, Ja. wie auch diese Bilder, die er bekommen hat zur Zeit von S, sofort zu den Senshi geht und sagt: Alarm, Alarm, Warnung, Warnung, irgendwie habe ich komische Träume. Ja. Dass aber Mamorus eigenes, weil er eben halt noch jung ist, seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe, das so drehen, dass die Bilder, die er sieht, seine Schuld sind. Er hat ja auch noch gar nicht diese Rolle im Team, dass er anderen von solchen Dingen erzählt. Genau. Aber dass das also quasi seine eigene Psyche ist, die daraus baut, wegen mir passiert das. Ja, seine Ängste. Seine Ängste färben diese Botschaft entsprechend ein. Und es ist die große Angst, Usagi nicht schützen zu können, Usagi irgendwie, dass es seine Schuld ist, wenn er was zuschüttet. Das kann ich mir gut vorstellen, wie das die Kontrolle übernimmt. Und genau, auch das natürlich ein Watsonian-Ansatz, zu sagen, es kam eigentlich nur eine Warnung rüber und sein eigener Kopf hat daraus gemacht, wenn du sie nicht verlässt, dann stirbt sie. Ist trotzdem noch ein großer Sprung. Freundin. Genau, natürlich, Doylist ist einfach, sie haben da was eingebaut, sie wussten, der R-Break-Up ist ja auch eine Erfindung vom Anime, den gibt es im Manga ja nicht. Ja, und den hätte ich auch nicht gebraucht. Zu sagen, also es gibt tatsächlich Elemente davon, die finde ich durchaus gut. Aber wie sie es dann gemacht haben, fand ich schrecklich. Hätten sie mir tatsächlich Folge für Folge Mamoru, der wirklich mit sich hadert und der dann ein Problem damit hat, gemacht. Was sie daraus gemacht haben, ist ja aber einfach nur zurück zur ersten Staffeldynamik. Und Mamoru ist ein Arschloch. Und ich muss mal wieder sagen, dass es PGSM besser macht. In PGSM haben wir nämlich einen Mamoru, der sich überlegt, soll ich dem wirklich folgen, dem Gefühl für dieses Mädchen. Zum einen hat er schon eine Freundin, zum anderen sagt ihm ein Haufen Leute, das wird böse enden. Und es ist etwas, womit er sich lang beschäftigt. Eine Zeit lang sind sie ja auch, bevor sie zusammenkommen, fliegt er nach England und sie sind erst einmal völlig getrennt. Und er kommt eigentlich zurück, weil er sich bewusst dafür entscheidet, es zu wagen und zu sagen, ich glaube nicht, dass es schlimm endet. Aber er wird nicht davon völlig aufgefressen. Er ist lange Zeit einfach, also er braucht eine Weile, um zu diesem Entschluss zu kommen. Aber seine Idee ist nicht, ich gehe jetzt weg von Usagi, weil ich denke, dass ich schlecht, dass, ja eben, dass wir die Erde auslöschen werden oder so. Dass irgendwas Schlimmes passiert. Dass sich die Tragödien der Vergangenheit wiederholen. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Meine Sache ist, man hätte das einfach auch sehr gut. Hätte man das thematisieren wollen, hätte man das sehr viel schlauer machen können. Es ist ein und du Thema. Sagst, wie du sagst, genauso das ein wie in Thema. PGSM. Ja, genauso wie in PGSM, und das finde ich tatsächlich viel logischer, wie es in PGSM zu sagen, war. Und ich habe in einer meiner Geschichten auch einen Breakup-Arc eingebaut, aber ihn tatsächlich umgebaut, indem ich gesagt habe, wegen unserer Liebe ist tatsächlich schon mal die Menschheit kaputt gegangen. Jetzt sind wir in einer Situation, die ich so geschrieben habe, klar, dass das wieder passieren könnte. Und wir entscheiden uns gegen unser Glück für das Glück der Welt. Und das ist aber eine ganz andere Narrative. Ja, erstens machen sie es gemeinsam und zweitens haben sie auch drüber geredet. Während Mamoru im Anime ja völlig damit alleine... Gesunde Kommunikation, ja. Ja, eben. Aber ja, deswegen, mein Headcanon, der ist Watsonian, um das zu biegen, habe ich übernommen von verschiedenen Seiten, finde ich gut, zu sagen, die Scheiße, die da aber bei rauskommt, ist nicht gewollt von King Endymion, weil der sollte es Jahre später besser wissen, sondern das ist die Psyche von Mamoru, die da das Ganze in irgendwelche Bahnen lenkt. Ich finde es Canon kompatibel, weil ich die Vorstellung von einem Troll Endymion nicht so mag und auch nicht die Vorstellung, dass er hier eingreift auf diese Art und Weise. Und also ich finde es schon mal plausibel, weil ich es plausibel finden will, aber ich finde es tatsächlich auch Canon-kompatibel. Ich finde nichts im Canon, was widerspricht. Also ich sehe keinen Canon, der auch sonst sagt, also Endymion war schon immer so. Ich meine, das, was wir im Anime Canon haben, ist ja im Endeffekt einfach, weil der Manga musste, der Anime musste auf den Manga warten und die haben sich in der Ecke geschrieben und mussten da irgendwie wieder rauskommen. Man sieht ja auch im deutschen Dub, dass die Stimme in Mamorus Kopf nicht Mamorus Stimme ist, sondern die von Rubeus. Bei den Träumen. Echt? Ja, in den Träumen, in der deutschen Synchronisation ist die Stimme, die Mamoru in seinem Traum hört. Nicht die Stimme von Mamoru, sondern die von Rubeus. Das macht es aber jetzt wirklich verwirrend. Natürlich macht es das verwirrend. Also das ist auch nur der deutsche Dub. Ja. Und ich denke einfach, als es synchronisiert wurde, hatten die auch keine Ahnung, wer das jetzt ist. Und sagten, okay, das Logischste ist, wenn das die Feinde sind. Weil es Ja, total unlogisch ist, was das King stimmt. Endymion macht. Ich würde trotzdem King Endymion noch mit einem sehr misstrauischen Auge weiterhin beobachten wollen, aber ich bin ganz froh, dass du hier eine Theorie bringst, die ihn schon mal ein bisschen entlastet und ihm, ja, es ist, eigentlich ist es nicht canon-kompatibel, dass er die zwei auseinanderbringen will, weil er ja mit Usagi im Canon, vor allem im Manga Canon, sehr, sehr glücklich ist. Eben. Und Eben. es ist Also das wesentlich canon-kompatibler, wenn er nicht. die Schreiber Ja. haben sich in einfach eine Ecke geschrieben und haben das Erstbeste, was ihnen Ja. eingefallen ist, geschrieben, nämlich King Endymion. Woodsonian ist, so wie King Endymion das geschickt hat, ist es nicht angekommen. Ja. Und das, was angekommen ist, ist das, was Mamoru draus gemacht hat in seinem Kopf. Aber King Endymion könnte auch Jetzt will mal ich. was über Kommunikation lernen und auch mal auf eine Antwort Ja. warten. Ja. Ja. Ja. Also ist für mich, muss ich sagen, auch canon-kompatibel. Canon-kompatibler als das, was wir gezeigt bekommen. Er hätte auch Pluto Und beauftragen können, das diese Botschaft persönlich natürlich. rüberzubringen oder ihn Natürlich. rüberzubringen oder. Also das ist wirklich nur schlampig Alles. gemacht. Ich denke, das Ja. ist schwer zu. Ja, man kann es reparieren, wie wir sehen, aber das sind solche nicht gut durchdachten Anime-Entscheidungen, die einem hier einiges schwer machen. Auch Sachen, die wir im letzten über Chibiusa in der letzten Folge lang diskutiert haben, sind, denke ich, oft Vorletzten. wenig durch. Vorletzte. Ja, sind Ja. wenig durchdachte, manchmal wenig durchdachte Schnellschüsse gewesen, die nicht Ja, unbedingt total. super gut erklärt werden können. Ja. Auch die Aber Zeitreiselogik wieder, ne? Also ja. im Endeffekt dieses, in dem Moment, in dem Mamoru, beziehungsweise King Endymion eingreift. Ja. Das Ja. ist ja, das macht Also, ja eigentlich, das würde ein King Endymion riesiges ist noch nicht Paradox vom eigentlich. Haken, aber er ist schon gewalt, er steht Ja. schon gewaltig viel besser da. Ja, genau. Gut. Ich habe Dann noch deine was. Bewertung und das Ach so, Wort. ja, das war meine Bewertung, war, es ist plausibel und ich mag's. Sehr gut. Ich mag's sehr, ja. Ich habe noch mal was von einem Video von Sailor Cat, das sie auch woanders irgendwo gefunden hat, und zwar die Fantheorie, dass eigentlich die Attackensprüche und Verwandlungssprüche nicht wirklich nötig sind. Es könnte alles auch ohne die Ankündigung, ohne den Spruch ablaufen. Sie könnten sich stumm verwandeln und stumm angreifen. Und es wird eigentlich nur gemacht, damit wir auf dem Bildschirm was zu sehen haben. Oder um. Finde ich, da gibt es ja viele Theorien drumherum. A, ist es natürlich vom Auge, das macht das Magical Girl, Girl Ding dazu. Ja. Dass eine Theorie, die es ja auch zugibt, ist, dass das ganz schnell ist. Dass das also nicht diese Sequenz ist, sondern dass das quasi ein Augenblick ist, in dem Das das gemacht sehen wir wird. in allen Und sie Serien, sehen glaube das ich, nur dass quasi in es. Slow-Mo. Ja, die Schnellversion sehen wir immer mal. Die gibt es Ja. wirklich überall. Je nachdem, wie viel Andererseits Zeit habe die ich mich. Folge hatte. Ja. Andererseits habe ich mich tatsächlich mittlerweile angefreundet mit diesen sehr sparkly, glittery Mädchenattacken, mit diesem Ja. ganzen pinken Rumtanz-Scheiß. Auch das kam quasi, vorher habe ich das auch immer so gesehen, dieses, sie müssten es gar nicht und oder es geht ganz schnell. Und ich finde es auch durchaus sehr plausibel und mag ich auch. Aber ich habe mich angefreundet mit diesen pinken Sachen, seitdem ich Yugen geschrieben habe. Denn tatsächlich ist das ja dieses tänzerische Element, dieses pinke Element, was sehr weibliches. Und das ist ja im Endeffekt, Ja. das ist ja im Endeffekt Sprich aus, etwas, ne, ich das ist was, kommentiere das dann. Ja. genau. Ich weiß, du hast da eine andere Meinung zu. Aber für mich ist das einfach zu sagen, Kampf muss nicht immer die Idee, die wir von Kampf haben, als draufhauen, als attackieren. Das doch auch einfach in Tanz, in Sprüchen, in Rainbow Moon Heartaches Energie stecken kann, die durch diese Bewegung freigesetzt wird, das einfach ein sehr weiblicher Kampf ist und das eben jetzt auch stark, sogar stärker gesetzt wird als diese Draufhau-Mentalität. Und deswegen habe ich gelernt, das Nein. zu mögen. Also einerseits, ich mag, dass es sehr weibliche Dinge sind, die den Senshi zugeschrieben sind. Dass sie also jetzt keine maskulinen Heldennummern haben müssen. Das ist alles, was sie tun und haben, ist weiblich. Das mag ich. Aber das zwei Gegenargumente dagegen, dass man aus einem, ach so, dass der, dass A, der Tanz weiblich sein soll und B, dass das eine tolle Kampftechnik ist. Der Tanz ist das, schon lange, also die Musen sind ja Tänzerinnen. Das also Gegenargument Nummer eins. Ja. Nein, das ist Quatsch. Der Tanz ist ja definitiv weiblich konnotiert. Nein. Musen bei uns, und alles ja. Tänzerisch ist es in unserer Kultur immer schon sehr tänzerisch. Wenn du auf zu den Griechen zurückgehst, naja, egal. Aber das Gegenargument ist erstens PGSM. Da wird getanzt und es ist furchtbar. Also die haben so ein komisches Cartwheel Capoeira, die haben so ein ganz komisches, also die haben einen sehr schlechten die haben die schlechteste Kampfchoreo, die ich jemals gesehen habe, und das schließt auch die komischen Musicals mit ein, wo gar nicht, wo nur ein Bein hochgerissen wird und in 2 Meter Entfernung fällt dann jemand um und es gibt kurzes Flackern von den Lichtern. Das ist ja, aber das kannst du natürlich wirklich, wirklich schmerzhaft mit also anzusehen. Man kann aber natürlich Live-Action nicht so gut übersetzen. Im Gegenteil. Was ich daran, eine Lanze, die ich damit, ja, wobei das ja aber auch nicht jeder so versteht. Also die Lanze, die ich dafür brechen möchte, und deswegen, um das nur nochmal zu begründen, dieses, und das ist ein Faktor, den ich immer, da haben wir ja sowieso schon mal auch in einer anderen Folge drüber gestritten, aber ein Punkt, den ich liebe an Sailor Moon, ist diese Nachricht, dieses, was weiblich ist, was feminin ist, was das, total übertrieben das ist. Feminin das wird überhaupt nicht stark davon in Frage gestellt, dass die draufhauen wie ein Schmiedehammer, weil A, schau dir die Senshi an, aber deswegen, was das haben meine die ich bitte für Defensivkräfte? Die haben null Defensivkräfte. Die hauen immer drauf mit voller Kraft. Die Senshi sind krass offensiv. Und wer ist die, die ja am schnellsten... aber offensiv muss nicht nur draufhauen. Ja, aber das ist es, das ist es aber. Nicht nur dann die Senshi hauen nur drauf. Die haben keine Strategie, die haben gar nichts. Die kommen hin und hauen drauf und dann sind sie fertig. Das ist nicht super feminin und das muss es auch nicht sein. Und ich finde, nein, das die muss Idee... Es nicht sein, aber das nein. Das Schöne an der Feminin, dieses ne, wir haben da einfach 2 verschiedene Meinungen, ja, natürlich, klar. Also ich lehne aber das vollkommen in dem ab. Ich weiß, aber lass mich doch bitte aussprechen, ja, es zu erklären. Okay. Ich weiß, du lehnst ab. Ja. Aber es ist ja, ich finde das persönlich mega schön zu sagen, stark und gewinnen ist nicht nur draufhauen. Ganz davon abgesehen, dass sie draufhauen können. Die machen nichts ist anderes deren als stärkere Kraft. Ist deren stärkere Kraft tatsächlich eben in diesen sehr, sehr weiblich konnotierten, mit sehr, sehr sparkly und alles, mit diesen Energien von Usagi schießt mit Liebe. Ja. Mit rosa riesen großen Herzen. Ja, sie haut damit drauf, klar. Ja. Aber diese Herzen sind aus Beton, ja. Diese sind rosa Smartly und sie sind aus Beton und sie mäht die Leute damit einfach nieder. Da kannst du nicht sagen, oh, wie feminin ist das denn? Natürlich, das ist eine Darstellung davon ist rein feminin. Außerdem ist das eine Darstellung, musst du ja auch sagen, das haben wir bei Naoko nur nie gesehen. Du redest auch wieder über den Anime, der ja natürlich von Männern gezeichnet wurde, ja, wo gewinnen heißt, jemand ist umgefallen. Das haben wir bei Naoko. Ich sehe aber auch keine defensive Technik im Manga. Vielleicht wird können die irgendein Deflektor, irgendwas Defensives? Ich habe nichts. Also da wüsste ich jetzt auf Anhieb nichts. Aber naja, doch. Sie haben alleine dieses Defensive, dieses wir stehen in Formation, halten uns an den Händen und die Energie ist genug, um das alles Böse abzuwenden. Das ist natürlich auch alleine schon dieses, dann kommt dann keiner mehr durch. Zusammenhalt, Einfühlungsvermögen, das sind die Sachen, die eben die eben benutzt werden, eher emotionalere Dinge, die aber am Ende gewinnen. Und das sind wirklich, sowas würden wir in keinem Actionfilm sehen. In einem typischen Male Gaze Actionfilm. Das sind Sachen, die haben wir durch Sailor Moon. Und das sind die Sachen, hab ich die aber ich auch da in gelernt habe Action zu schätzen. Ich fand es früher immer, mich hat das früher genauso genervt, so wie dich das nervt und du das jetzt auch total ablehnst. Also das ich glaube nämlich nicht, dass diese ganzen Kampfszenen gemacht wurden, um einen weiblichen, starken Kampfstil zu haben. Ich habe immer, wenn ich die, also ich habe sehr schon, viele dass von das den... Naoko mitgebracht hat. Ich denke ich sehr glaube viele schon, von den dass Sachen. In dem Moment, in dem sie eben all diese, und sei es eben, dass die Verwandlungssequenz mit Make-up anfängt. Das sind Sachen, die hat Das Naoko, ob sie jetzt sind oder nicht, aber die hat Naoko als weiblich empfunden und als bestreite Waffe ich gedacht. nicht, dass das so ist. Und das ist allgemein, finde ich das gut. Aber zu sagen, die müssen jetzt tänzeln, statt zu kämpfen, das regt mich tierisch auf, weil das ist Müssen sie nicht. wirklich, Müssen sie das, nicht. Ich nein, sage das auch ist nicht, dass es. Feigheit. Das ist die Feigheit von den Leuten, die das auf den Bildschirm bringen müssen. Und dann darf man aber nicht zeigen, dass die wirklich kämpfen. Ich denke, es ist immer nur eine Vermeidung. Bei PGSM, was ja sehr heftige Themen hatte, war ja die Zielgruppe die Dreijährigen. Und du möchtest den Dreijährigen jetzt kein Mädchen zeigen, das wirklich einem Joma hier was antut oder das wirklich kämpft, weil man will ja nicht, dass sie das nachmachen. Aber es Also ist. ich fand die Kampfszenen in PGSM genauso bescheuert. Ja. Aber ich finde auch nicht, dass die Kampfszenen in PGSM Aber das sind, was ich meine. wir haben auch im Anime Die keine guten Kampfszenen, Kampfszenen, weil man sich. du Und hast das gesagt ist. Capoeira und Capoeira ist eine Kampfsportart. Ich Und denke, ja, es. die haben eher Capoeira-Formen und die machen irgendwelche Verrenkungen. Aber das, was ich meine, dieses Merkur dreht sich dreimal im Kreis, spielt eine Harfe und dann kommt eine Wasserlawine raus. Und sie musste dafür nicht mit einem Hammer irgendwo draufhauen, sondern sie hat sich dreimal im Kreis gedreht. Und diese Magie hat eben diese Kraft hervorgebracht. Das ist das, wovon ich rede. Und Ja, das habe ich gelernt, gut zu finden. Ich weiß, du hast das und du bist total dagegen, ich aber denke, wir das ist bewerten das wirklich ja und nur, deine Bewertung darf ja. negativ ausfallen wie möglich. Für mich ist das etwas, was ich gelernt habe, sehr zu mögen. Ja, ich mochte es damals, ich mag es immer noch. Und ich denke, es ist wirklich nur ein Unwille, wirklich Power zu zeigen. Und wir haben wirklich auf der Bühne Senshi, wo das besser funktioniert als auf dem Bildschirm. Aber generell ist es, finde ich, nichts Positives. Ich finde überhaupt Zu gar nicht, dass es sagen, ein die Unwille ist. Mädchen, Es ist halt eine andere Definition von ja. Power und eine Umdeutung, die ich sehr wichtig finde. Ich finde es heute, früher sind wir auch, ne, dann gehen wir wieder hoch auf eine weitere Ebene. Aber wir haben sehr lange erzählt bekommen, dafür, dass Frauen mächtig sind, müssen sie auch stark sein. Also quasi Bilder zugesprochen, die männlich sind. Ich finde es gesünder zu sagen, weder männlich noch weiblich ist inhärent schwach oder stark. Und beides kann Ja, stark aber sein und beides kann schwach sein. Und in dem Moment ist es sehr, sehr stark. ich finde, Denn das ist ich glaube, eben ich nicht finde nicht, stark. dass Sailor Moon auch nur irgendwie schwach dargestellt wird. Immerhin rettet sie immer und immer und immer wieder. Und all diese Attacken von all denen retten immer wieder die Welt und niemand anders kommt dagegen an. Und den einzigen Mann, den wir haben, der hat die defensiveren Kräfte in der Serie und der kann nicht Ja, das, und was die Mädels können. Die beiden offensivsten Figuren sind Haruka erst zuschlagen, dann fragen Tenno und Makoto, die im Wesentlichen auch so gestrickt ist. Ja, natürlich, aber Deswegen dass man mag jetzt. ich nicht zu sagen, ja, wir dürfen sie nicht machtvoll zeigen. Und ich finde, sie nicht kämpfend Ich zu glaube eben zeigen, nicht, dass sie nicht machtvoll ich gezeigt werden. Das finde ist halt eine das andere Definition. nicht positiv. Andere. Ich finde es nicht positiv, sie nur mit Aber da können wir diesen. doch Aber bleiben. da sind wir immer. Wir dürfen auch getrennter Da können wir Meinung doch bleiben. sein. Du findest es nicht positiv, ich finde es Ja, sehr, sehr eben. positiv. Und unser Podcast ist natürlich auch nicht dazu da, irgendjemandes Meinung nicht zuzulassen, sondern wir wollen ja alle Fan-Meinungen hier gelten lassen. Wir müssen uns deswegen noch lange nicht einig sein. Genau. Gut, Ich habe nächste. dagegen eben ein Misstrauen, das sich nicht ausräumen wird lassen. Aber das ist eben Ansichtssache, ja. Okay, Genau. ich hätte ein paar Usagi-Themen, aber lass mich mal auf die Zeit schauen, weil wir wollen ja Usagi separat auch mal besprechen. Ich glaube, ich schiebe die Usagi-Sachen auf, bis wir mal in einer Folge nur über Usagi sprechen. Ich habe ein Thema, das ist sowohl bei Sailor Cat als auch bei headcanon.tumblr.com gewesen, und zwar im Anime, dass Naru weiß, dass Usagi Sailor Moon ist und dass Haruna Sensei auch weiß, wer die Senshi sind. Das ist eine Fantheorie. Ich denke, dass Naru, die ja am Anfang, dass Naru scheint, es gibt Stellen im Anime, wo sie es auch andeutet. Es ist ja fast, als ob du ein Doppelleben hättest, Usagi, hihi. Ja. Und auch, dass sie eben nicht todunglücklich ist, weil ihre Freundin jetzt neue Wege geht, mit neuen Leuten abhängt, sondern dass sie sich was Eigenes aufbaut, dass sie sich damit wieder versöhnt. Mir gefällt die Idee zu sagen, sie hat irgend, sie ahnt es oder sie weiß es und sie unterstützt Usagi auf ihre Art, indem sie sie einfach machen lässt und nicht dreimal am Tag anruft, wann hast du Zeit, wann hast du Zeit. Doch, bin ich durchaus. Also auch Ikuko. Es gibt ja immer so Momente, wo man Ja. sagt, ahnt sie es nicht. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ob dass die beide es wissen. Aber ich glaube definitiv, es ist ja auch definitiv kennen, dass sie was vermuten. Ich denke auch, einerseits wird natürlich, bezieht der Anime sehr viel Komik aus der Idee, dass Ikuko als Mutter so, ja, auf eine sehr komische Art und Weise nicht sonderlich gut ist. Sie ist ein sehr fehlbarer Mensch und eine sehr fehlbare Mutter und als Mutter auch so ein bisschen eine Katastrophe manchmal. Und da bezieht die Serie viel Komik draus. Man könnte ein Canon-Argument machen, dass Ikuko schon gar nichts im Griff hat mit ihrer Kindererziehung und dann das wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube es Wobei ich nicht. das gar nicht, das würde ich gar, also bei PGSM klar, da wird sie diese ganz überzogene Person, die so Nee. ein bisschen auch das Komikelement und vor allen Dingen auch diesen Minako-Element mit Im reinbekommt. PGSM finde ich es genau Absolut. andersrum. In PGSM ist sie Nein, eine, nein, die nein, ihre Tochter andersrum. genau beobachtet. Sie ist zwar lustig und albert viel rum, Das aber meine ich nicht. Ich, sobald die darüber rede ich nicht. Ich Usagi rede gerade Probleme nicht. hat, ist sie sofort da und steht auf der Matte, organisiert Nachhilfe oder geht auf ihr Zimmer und schaut nach. Ich habe gehört, es geht ihr nicht gut. Sie ist im Leben von ihrer Tochter drin und das kann man von Ikuko nicht sagen, dass sie Anteil Lass nimmt am mich Leben bitte kurz ihrer Tochter. aussprechen. Okay. Da wäre ich nämlich hingekommen. Ah, okay, Es gut. war, es war, die Sache ist, was du meinst, ist, dass sie eine fehlbare Mutter ist. Ja. Ich finde, sie ist in PGSM, obwohl sie da sehr viel aufmerksamer ist und sehr viel, wie wir uns das vorstellen, quasi als Freundin, nicht als Mutterfigur, dieses Minako-Element, da ist sie durchaus auch immer mal wieder so ein bisschen schlaksig. Als Ikuko im Anime, nachempfunden nach ihrer eigenen Mutter, verkörpert sie aber das Ideal einer japanischen Mutter. Nämlich, dass die zu Hause ist, die sich um das leibliche Wohl kümmert, die das Kind ziehen lässt, die Freiheiten lässt, und die sehr stark dahinter ist mit allen Bestrafungen, dass die Bildung Naja, als aber an allererster der Stelle Anime kommt. wurde ja nicht von Und danach Naoko ist sie. Takeuchi gemacht, sondern von den Animatoren. Und die haben ja nicht Natürlich, aber unbedingt auch in ihrem das. Anime, auch in ihrem, die erste Folge folgt ganz exakt dem Okay. ersten Kapitel im Anime und im Manga. Die sind identisch, die ersten beiden Folgen. Und Okay. da finden wir eine Mutter, die ihre Tochter vor die Tür schmeißt, aussperrt, weil die Note schlecht ist. Ja. Das ist nichts, was sich der Anime Okay, ausgedacht hat. Das hat Naoko mit gut, dann drin. ist das. Und das ist ein ganz krasses, das ist das japanische Ideal einer fördernden Mutter. Somit, sie ist gar nicht aus unseren westlichen Augen, ist Ikuko an manchen Stellen echt eine vernachlässigende Mutter. Nach japanischem Standard, vor allen Dingen zu der Zeit, ist sie aber das Ideal. Und somit würde ich das nicht stehen lassen wollen, zu sagen, sie hat überall ihre Fehler. Hat sie natürlich, aber man muss das auch immer auch durch eine kulturelle Brille Ja, aber wenn ich die betrachten. Und nach PGSM-Ikuko damit und wenn man ja, aber vergleiche, nach, durch dieselbe genau, kulturelle aber Brille, die gerade die Usagi PGSM-Mutter anspricht und sagt, wurde dargestellt, ja. gerade die PGSM-Mutter wurde dargestellt als totales Desaster für japanische Augen, was für Nee, uns sie aber kann nicht tatsächlich, kochen, aber sonst ist sie klasse. ich empfinde die PGSM-Mutter genau wie du als die bessere Ikuko, als Ja. die bessere Mutter. Aber sie ist für japanische Augen als Desaster-Mutter dargestellt. Sie war die Antithese zur alten Ikuko. Ich bin nicht sicher, Und ja. deswegen würde ich das gar nicht bewerten wollen, aber ja, doch, definitiv. Weil sie hat Sie die ist für die. emotionale Intelligenz, die Usagi hat und das, wo man auch sieht, wo es herkommt. Sie ist die, die Usagi anspricht, wenn es Probleme gibt. Sie ist die, die darauf reagiert, dass Usagi verliebt ist. Sie ist die, die darauf reagiert, dass Usagi unglücklich ist. Und wenn Usagi Total. schlecht in der Ich Schule ist, schreit sie nicht rum, bin sondern bei dir organisiert total dabei. Nachhilfeunterricht. Sie lernt die Freundinnen bin bei kennen, dir sie total interessiert dabei. sich. Von daher, das ist dieselbe kulturelle Brille und das ist eine andere Art von Anteilnahme, die eben nicht nur ein Manager-Mutter ist, sondern auch eine Mutter, die emotional Anteil nimmt am Leben ihrer Tochter. Und das gefällt mir natürlich besser. Und sie managt natürlich trotzdem einiges. Mir gefällt es auch besser. Das sage ich gar nicht. Mhm. Aber du, ne, du hast ja eben gesagt, dass ne, dieses als fehlbare Mutter. Ja. Und deswegen wollte ich nur klarstellen, welche der beiden Mütterfiguren, die wir da gezeigt bekommen haben, eigentlich geschrieben von den Leuten, die es geschrieben haben, als die fehlbare und als die nicht so gute Mutter dargestellt wird. Wie das bei uns ankommt, ist eine andere Frage. Ja. Und manches ist auch einfach Schlamperei im Anime, wenn zum Beispiel Chibiusa nicht nur tagsüber rumsträuchen darf, sondern auch in wirklich kuhdunkler Nacht, mitternachts noch irgendwo durch die Straßen rennt und keiner fragt sich, wo bleibt eigentlich das Kind. Das ist dann schon ein Anime, denke ich, wo da wurde einfach nicht wirklich... Also das würde ich auf schlampig geschriebene Folgen zurückführen und mir nicht Gedanken machen, was machen eigentlich, wer fragt sich ja eigentlich jemals irgendwas, sondern das, ja, würde ich einfach, da würde ich nicht mal diskutieren. Aber die Frage war ja, weiß es Okuko, dass ihre Tochter Sailor Moon ist? Genau, weiß Okuko das und weiß Naho das? Ich würde sagen, die PGSM-Mutter hat sehr viel größere Chancen zu wissen, dass sie es ist. Ja. Als ich glaube trotzdem, jede Version ahnt irgendwas. Ja. Ich würde für mich persönlich sagen, im Canon, in der Zeit des Canons, weiß es weder Naro noch Ikuko. Aber nach dem Canon, würde ich sagen, kriegen sie es relativ schnell vielleicht als Erste raus. Ich mag die Idee, dass es Naro auch schon während der vielleicht schon während der zweiten Staffel. Also wenn man das ganz klar nimmt, eigentlich müsste, nach Logik, müsste es Naho eigentlich wissen. Es gibt in Crystal und im Manga diese Szene während S, wo erstmal alle Leute, alle und die Senji mit Naho und Umino unterwegs sind und sie gucken sich Zeitschriften an, um zu gucken, ob Haruka drin ist. Mhm. Sitzen da, schwärmen über diese Zeitungen und dann rechts neben ihnen, Naho oder Umino entdecken sie sogar, glaube ich, verwandeln sich zwei von Schülerinnen, also Schülerinnen von Mugen stehen daneben und verwandeln sich in Monster. Mhm. Die beiden sind schockt. Es gibt eben dieses Panel, wo oben Umino quasi nur noch ein Schrei von Münch ist. Und Mamoru nimmt sie zur Seite, sagt, geht ihr, kümmert euch drum, ich bringe die beiden in Sicherheit. Mhm. Und bevor, solange die beiden da noch stehen, verwandeln sich die Mädels. Okay. Diese Szene sagt eigentlich, wenn wir sie mit Logik nehmen, die wird völlig ignoriert später, aber diese Szene sagt eigentlich, die beiden müssen es wissen. Sowohl Naro als auch Umino, weil es sei denn, sie waren in so einer Schocksituation, dass sie sich die Augen zugekniffen haben oder es verdrängt haben, müssten sie, wenn wir nicht quasi Suspense of Disbelief machen und sagen, Mamoru hat die sofort weggeschafft und die beiden haben niemals hinterfragt, warum Mamoru diese Mädels mit diesen Monstern alleine lässt. Aber da hätten ja Sekunden genügt, nur eine Sekunde, wo Umino und Naru sagen, oh, so ist das. Das hätte gereicht. Genau, auf jeden Fall haben wir das nicht. Ja. Haben es nicht. Aber deswegen ist auch immer noch umstritten, ob die beiden das wissen oder nicht. Aber eigentlich Manga und Anime müssen sie es wissen. Ich denke auch. Also Manga und Crystal, müssen sie es eigentlich wissen. Vielleicht wussten sie es schon. Aber bevor es ist trotzdem, glaube ich, nicht gewollt. Ja. Trotzdem weder von Naoko als auch von den Anime-Leuten gewollt, dass sie es wissen. Somit würde ich trotzdem sagen, kennen wissen sie es eigentlich nicht, auch wenn sie es müssten. Ja. Und in PGSM sagt es Usagi Naru. Allerdings relativ spät und Naru sagt dann, also das hättest du mir auch schon eher sagen können. Genau. Und sie sagt auch, das ist wieder mal typisch für dich. Du denkst immer nur an andere und an dich selber zuletzt. Und sie nimmt ihr nicht übel, sondern sie unterstützt sie dann voll. Sie nimmt ihr nur übel, dass sie es ihr so lange verschwiegen hat. Ja, da ist ja auch im Krankenhaus Naru gerade. Genau. Soweit ich mich Usagi beichtet. Also ich würde sagen, woher jetzt alles kommt. Aber und was ist mit Haruna? Wir haben jetzt. Ich würde sagen, bewertend, ich finde es plausibler als kennen, dass sie es wissen. Ich gerade eben auch wegen dieser Szene. Ich mag es auch. Ja. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es kennen ist. Also. Okay, dann Auch ist selbst wenn wir eine Szene haben, ich glaube, dass dass sie versucht haben, eigentlich, sowohl ja. Naoko als auch Torii, dass sie es nicht wissen. Aber es Auch wenn ist, es völlig unlogisch ja, es ist. ist schöner, wenn sie es wissen. Ich denke auch, egal wie kennenkompatibel das ist, das lasse ich jetzt dahingestellt, aber ich möchte, dass sie es wissen. Und Haruna-Sensei, die ja ständig verwickelt ist in Ja. jede Menge Umtriebe, in jede Menge, sie ist in die Broschengeschichte mit Jadeite, dem Liebesbriefleser, verwickelt. Sie ist in die Ich glaube, Nefreiter-Geschichte verwickelt, als die Schüler. Also sie ist als Anstandsdame mit ihren Schülern manchmal unterwegs und generell, ich denke, sie weiß es nicht, aber es gibt eben Fans, die sagen, sie muss es schon, also irgendwas muss sie doch mitkriegen. also, ja, gerade Haruna, würde ich sagen, ist die letzte Person. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Die glaubt, dass Usagi Sailor Moon ist. Ich glaube, Haruna würde das Usagi niemals zutrauen. Ich glaube noch lange, wenn Queen Serenity, Neo Queen Serenity auf dem Thron ist, ist Haruna immer noch ungläubig, dass das ihre kleine Usagi ist. Okay, ja, das ist ein gutes Aber Argument. Aber was ist mit Ami? Die ist auch in der Klasse. Und ja, Ami, glaube von ich, der hat Haruna-Sensei Ami würde sie die sofort alle unterschreiben. eben. Haruna würde sagen, sofort, Ami hat das, ne, und das ist vielleicht sogar an dem Punkt, an dem wir wissen, an dem sie weiß, Ami ist auch mit drin, dass sie sagt, okay, vielleicht hat Ami einfach alle Arbeit gemacht. Ja. Das würde ich auch. Also, aber ja. deswegen, ich glaube, Haruna ist die letzte Person, die das vermutet. Und Haruna ist tatsächlich fast schon so slapstick, dass ich es gerne sehen würde, wie Haruna erfährt, dass Oh, Usagi Sailor Moon ist. ja. Und es sich fast ausredet und komplett in Denial sitzt und sagt, nein, das kann nicht. Nee, nein, nein, du musst dich irren. Und deine Du Erklärung, bist dass sie denkt, ja klar, weil Ami dabei ist und das alles im Griff hat, das genau. ist schon eine gute Erklärung. Ja. Und ja. Ja. Ich habe noch eine ganz kleine Okay. zum Abschluss, die da gut, sehr gut zusammenpasst. Und die ist so sehr Fantheorie, dass sie eigentlich in jeder Fanfiction fast mit drin ist. Das ist Okay. so die Art, die Art, die sich durchsetzt und die dann alle übernehmen. Ist, also die Frage zu der Fantheorie ist, warum werden die Senshi nicht erkannt? Ja. Und was fast jede Fanfiction daraus macht, ist eine Art Glamour. Eine Magie, Ja. die quasi, selbst wenn du sonst was machen würdest, das nicht, dass die verhindert, dass man dich erkennt. Ja. Dass du nebeneinander stehen könntest und sie würden es nicht erkennen. Du könntest ein Foto daneben halten und sie halten und sie würden es nicht erkennen. Und das Ja. finde ich durchaus einleuchtend. Alles andere wäre in dieser Serie mit der Frisur bei Usagi Ja. total unlogisch. Na, die Frisur Deswegen ist verstehe nicht ich so auch nicht, wie selten, es. wie die Leute tun. Aber trotzdem, sie ist sehr markant und Genau. dieselben Leute, auch die anderen sind Makoto ist sehr auffallend. Ich würde sagen, Makoto ist auffallender als Usagi und Genau. würde schon wegen ihrer Größe und ihrer Körpersprache erkannt werden. Ich glaube Natürlich, auch. aber alleine die Tatsache, du hast 5 Mädels, die miteinander befreundet sind, die Ja. so aussehen, die zusammen, also die, ne, Ja. alleine. Du kannst mir Ja. nicht sagen, dass in einem anderen Klamotten, einfach nur mit einem anderen Outfit, Gut, da du deine Tochter nicht erkennen würdest, wie mit vier anderen Mädels, die genauso aussehen wie die Freunde deiner Freunde. also ich erkenne meine Kinder in anderen Klamotten, wenn man mir länger als eine Sekunde Zeit gibt. Auf der Straße aus den Augenwinkeln muss ich zweimal hinschauen, um meine Kinder zu kennen. Aber das bin ich. Ich erkenne die Leute generell nicht. Und ich habe schon Probleme, wenn ein Schauspieler, ein guter Schauspieler, die Körpersprache wechselt. In einem anderen Film habe ich Aber schon Probleme, die Leute wiederzuerkennen. Das heißt, für mich zum hast du mir Beispiel nicht mal wäre erzählt? die Stimme ein Merkmal. Ich Genau, würde die Leute an eben. ihrer Stimme und an ihrer Mimik erkennen. Und ich würde, das Gesicht wäre mir völlig egal, aber ich hätte andere Merkmale. Ich achte sehr viel mehr auf Körpersprache und vor allem auf die Sprache, nicht nur die Stimme. Also deswegen bin ich auch so sprachverrückt, weil für mich ist die Persönlichkeit eines Menschen an seiner Sprechweise auch sehr stark festgemacht. Die Mimik ist ja auch eine Kommunikation, aber die Mimik ist schon sehr, jeder Mensch hat ein ganz unverwechselbares Lächeln. Und wenn die Leute mit steinernem Gesicht an der Straße an mir vorbeigehen, habe ich keine Chance. Aber sobald das Gesicht anfängt, sich zu bewegen, das ist sehr individuell und die Stimme natürlich. Und die Aber du Stimme hast müsste mir auch auch mal gesagt, maskiert werden von einer Magie. Wenn man die Stimme maskieren würde und die Körpersprache maskieren würde, dann würde ich die Menschen, also dann geht es bei mir ganz schnell, dann erkenne ich niemand mehr. aber wenn es ja mal, also die Sache ist, du hast mir ja auch mal erzählt, dass du sowieso Probleme hast, Gesichter zu erkennen. Ja. Ne, somit hat ja sowieso jeder so seine Marker, die individuell sind, woran man es erkennt. Ja. Aber bei denen erkennt es ja keiner. Und Eben. deswegen nur niemand. Und die eigenen Eltern erkennen es nicht, obwohl Eben. es, ne, die Usagis Vater erkennt sie selbst. nicht. Genau. Ja. Und deswegen muss es Shingo. Magie sein. Shingo, Es der muss jeden Magie sein. einzelnen Tag seines Lebens mit ihr verbracht hat, erkennt sie nicht, wenn sie verwandelt ist. Yes, Sailor Moon vergöttert und Ja. der Fan-Zeug von Sailor Moon hat und der in den Ja. Nachrichten immer aufpasst, wenn Sailor Moon erwähnt wird. Also, es wäre unlogisch, das ohne Magie zu Ja, denken. Deswegen finde ich das sehr mich. plausibel, sehr kennen und ich mag es auch sehr, weil alles andere wäre Schwachsinn. Mich überzeugt das schon und es gibt ihnen eine schöne Anonymität und sie können ihr normales Leben weiterleben. Genau. Und ich habe das auch schon gesehen, also es wird manchmal auch schön gemacht in anderen Serien. Es gibt jetzt habe ich den Namen von der Serie vergessen, eine Serie über Leute, die nach ihrem Tod in anderer Gestalt wiederkommen und die Seelen der Toten ins Jenseits hinüber begleiten. Und da ist es so, dass sie eben nicht erkannt werden von ihren Angehörigen, weil sie durch einen Zauber verändert sind. Sie sehen überhaupt nicht so aus für andere, nur für sich selber sehen sie aus wie sie selber. Und einmal im Jahr an Halloween erlischt dieser Zauber und die Leute und man wird wieder erkannt. Und das ist der Hintergrund, dass an Halloween die Seelen der Toten zurückkehren. Nein, aber man sieht sie, man erkennt sie. Und vorher waren sie Ja. auch da, aber man hat sie nicht erkannt. Also das ist eine sehr verbreitete Vorstellung. Ja. Ich werde die Namen der Serie nochmal, ich habe es auf DVD, ich werde es raussuchen und als Link vielleicht, oder auch nicht, es ist ja nicht Sailor Moon bezogen, aber es ist keine neue Vorstellung. Also das ist was man sehr oft auch woanders sieht, und weil es eben, zum einen ist es natürlich leicht, es ist eine leichte, billige Erklärung, und in der Natürlich. Vergangenheit hätte man das nicht gebraucht. Eben, aber dafür, dass sie so leicht ist, hätte ich es mir trotzdem gewünscht, dass es einfach mal einmal gesagt wird. Dass es einmal thematisiert wird in irgendeinem der Canons. Ja. Dafür, dass es so auf der Hand liegt. Manchmal ist es, also in PGSM ist manchmal die Veränderung stark genug. Also Rey zu Sailor Mars ist nicht stark genug. Aber wenn du die Minako anschaust, die eben Ja, in ihrem natürlich. zivilen Leben eine braune Haare PGSM hat das hat natürlich anders gelöst. und PGSM, dann finde ich, hat das besser gemacht. Da ist es zumindest so man ein erkennt. bisschen, man könnte immer noch drauf kommen, Ja, man möchte aber da gibt natürlich, es dass sie wenigstens die erkannt Sorgen. werden. Die Zuschauer sollen Ja. natürlich, das ist das Problem, die Zuschauer sollen es total erkennen und die eigenen Eltern und Geschwister sollen es total nicht erkennen. Und das ist schon Ja. schwierig. Da muss man Ja. wirklich sagen, okay, Magie, keine weiteren Fragen, weil ja. Das stimmt. Ja. Gut. Aber deine Bewertung zu Glamour? Ja, das ist Canon-kompatibel. Das ist, ich finde es nicht gerade die beste Erklärung, aber sie funktioniert sehr gut. Ich finde ihr in Ordnung. Hm. Bin nicht super begeistert, aber Wieso? ich habe das in vielen Fanfictions gelesen und ich habe es jedes Mal anstandslos akzeptiert, weil ich sehe, okay, jemand hat sich um Realismus bemüht. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen. Ja, das stimmt. Okay, wir müssen Schluss machen. Ja. Wir haben es geschafft, eine Wir kurze haben noch Folge eine mit Folge. kleinen Theorien zu Ja. machen. Wir sind super gut. Also vielen Dank, Ja. Flora. Sehr gerne. Sag noch kurz, wo man dich findet. Man findet mich bei AO3, bei fanfiction.net und bei Tumblr unter dem Penname Flora One. Ja,